25 Jahre später. Ganz normale Männer erschien im Jahr 1992. Nach der Publikation von Daniel Goldhagens Hitlers Willige Vollstrecker im Jahr 1996 und der sich anschließenden Debatte über unsere unterschiedlichen Interpretationsansätze und Methoden bei der Verwendung problematischer Quellen erschien 1998 eine zweite Ausgabe von Ganz normale Männer mit einem Nachwort, das meine Argumente in dieser Kontroverse zusammenfasste. Nun, 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung scheint es angebracht, noch einmal Bilanz zu ziehen. Ich möchte vier Bereiche unter die Lupe nehmen, in denen produktive historische Forschung unser Wissen erweitert hat und neue Einsichten in die Fragestellungen erlaubt, die mit der Erstveröffentlichung von Ganz normale Männer aufgeworfen wurden. Zunächst gibt es inzwischen zahlreiche Studien zu anderen Bataillonen der Ordnungspolizei, was einen viel größeren Vergleichskontext geschaffen hat. Dadurch lässt sich die Frage, inwiefern das Reserve-Polizeibataillon 101 typisch oder repräsentativ war und in welcher Hinsicht es als Sonderfall aufschlussreich ist, genauer beantworten. Zweitens gibt es nun weitere Beiträge, die die Motivation normaler Beteiligter an der Endlösung untersuchen. Drittens gibt es eine exemplarische Studie über das Kontingent der luxemburgischen Polizei im Bataillon, die einen Vergleich zwischen den deutschen und nichtdeutschen Mitgliedern dieser Einheit erlaubt. Und viertens sind die fotografischen Quellen, die das Reserve-Polizeibataillon 101 betreffen, sowohl die alten als auch neu hinzugekommene, inzwischen genauer untersucht worden. Andere Bataillone der Ordnungspolizei. In den Kapiteln 3 und 4 von Ganz normale Männer ging ich kurz auf die Rolle der Polizeibataillone 309 und 322 in Bialystok, das Reserve-Polizeibataillon 45 in der Ukraine, das Polizeibataillon und das Reserve-Polizeibataillon 133 in Slutsk und das Reserve-Polizeibataillon 133 in Ostgalizien ein. Daniel Goldhagen hat sich ebenfalls mit den Polizeibataillonen 309 in Bialystok und 65 im Baltikum 1941 und in Südpolen 1942 auseinandergesetzt. Seit den 1990er Jahren erschienen schließlich weitere Studien über einige dieser Einheiten sowie viele andere. Die erste mit dem Titel Himmlers grüne Helfer, die Schutz- und Ordnungspolizei im Dritten Reich, veröffentlichte der Journalist Heiner Lichtenstein. Sein Beitrag beschäftigte sich mit den Ermittlungen der Justiz gegen verschiedene Einheiten der Ordnungspolizei, insbesondere der Bataillone, und dem Versagen der deutschen Gerichte, die es zu nicht mehr als einer Handvoll Verurteilungen brachten. Dem folgten in kurzem Abstand zwei Studien über das Polizeibataillon 322, die sich auf die wenigen erhaltenen Kriegstagebücher des Bataillons und dessen dritter Kompanie stützten, die sich in einer Sammlung von Dokumenten der SS im Militärarchiv von Prag befanden. Dieses Bataillon begann seine mörderischen Aktivitäten in Bialystok im Juli 1941 und bewegte sich dann im Raum des heutigen Weißrussland. Es war an großen Tötungsaktionen in Minsk und Mahiljou sowie an zahlreichen Massentötungen von geringerem Ausmaß beteiligt. Im Jahr 1996 nahm Winfried Nachtwey fünf verschiedene Polizeibataillone unter die Lupe, deren Mitglieder hauptsächlich aus Städten des Rheinlands rekrutiert worden waren. Außer den beiden Bataillonen, die auch Goldhagen behandelte, 65 und 309, untersuchte er die Bataillone 307 und 16. Wie 322 gehörten sie zum Polizeiregiment unter dem Kommando von Oberst Montua, der an den Tötungsaktionen im Juli 1941 in Bialystok beteiligt war. Und schließlich das Reserve-Polizeibataillon 61, bekannt für seine Rolle bei der Bewachung des Warschauer Ghettos. Richard Breitman ging in seinem Buch Official Secrets kurz auf die Polizeibataillone 322 und 11 sowie das Polizeiregiment Süd, bestehend aus 45, 303 und 314, ein. Diesen eher kursorischen Abhandlungen folgten zwei besonders wichtige Studien. Im Jahr 1998 veröffentlichte Edward Westermann seine Arbeit zum Polizeibataillon 310, in der er sich auf die auffallenden Unterschiede zwischen dieser Einheit und dem Reservepolizeibataillon 101 konzentrierte. Das Polizeibataillon 310 verbrachte 16 Monate in Polen, Oktober 1941 bis Februar 1942, wo es lernte, sich als Herrenrasse in einem besetzten Gebiet aufzuführen, bevor es auf sowjetisches Territorium verlegt wurde und an der Front von Leningrad schwere Verluste erlitt. Die Mannschaften, zumeist zwischen 1905 und 1912 geboren, entstammten einer deutlich stärker nationalsozialistisch geprägten Alterskohorte. Über 40% waren Parteimitglieder und etwas mehr als 10% gehörten der SS an. Im Zentrum von Westermanns Studie, gestützt auf Berichte von Überlebenden und Verhörprotokolle, steht die Schilderung der Befriedungsaktionen, die ab August bis in den Oktober 1942 hindurch stattfanden. In deren Verlauf beteiligte sich das Bataillon an den regelmäßigen, unterschiedslosen Ermordungen von Juden, sogenannten Ostmenschen, Zigeunern und Personen, die in die Kategorie der Asozialen fielen, kurz gesagt von allen, die ins Feindbild der nationalsozialistischen Ideologie passten. Westermann vertritt die Ansicht, Historiker könnten die Motivation hierfür aus den Worten, Taten, der Parteimitgliedschaft, Alterskohorte und Erfahrungen der Indoktrination und Brutalisierung des Polizeibataillons 310 herleiten und kommt zu dem Schluss, sie sollten als ideologische Kämpfer und nicht als ganz normale Männer gesehen werden. Nur ein Jahr später, 1999, veröffentlichte Klaus-Michael Mallmann eine Studie über das Polizeibataillon 307 aus Lübeck. Nach einem neunmonatigen Einsatz im besetzten Polen war es an der Massentötung von erwachsenen männlichen Juden in Brest-Litowsk im Juli 1941 beteiligt und anschließend an Tötungen in Weißrussland. Auf Säuberungen von Ghettos im Distrikt Lublin im Frühjahr und Sommer 1942 folgten Einsätze gegen Partisanen in Weißrussland vom Herbst 1942 bis zum Sommer 1944. Beim ersten Massaker von Brest-Litowsk wurden sämtliche Schützen aus einer Vielzahl von Freiwilligen ausgewählt, wie Mallmann festhält. Zwang, Brutalisierung und Propaganda bieten laut Mallmann keine genügende Erklärung. Er benutzte, wie Goldhagen, den Begriff kognitives Muster, durch das die Polizisten die Welt sahen und verstanden, und das zu einer situativen Radikalisierung des Feindbildes führte. Durch die Verschmelzung des biologischen, politischen, ideologischen mit dem nun realen Feind sei eine virtuelle Wirklichkeit entstanden, die die Tötung der Juden als notwendige Selbstverteidigung legitimierte. Eine zuvor schon vorhandene antisemitische Grundhaltung, verbunden mit der situativen Umkehr der deutschen Offensive zu einer erlebten Selbstverteidigung, führten den qualitativen Sprung zum Massenmord herbei. Zwei Bücher aus den Jahren 2000 und 2001, die beide eine Reihe von Artikeln mehrerer Autoren über verschiedene Einheiten der Ordnungspolizei enthielten, konzentrierten sich wieder auf das Versagen der deutschen Justiz, die es zu kaum mehr als einer Handvoll Prozessen und noch weniger Verurteilungen von Holocaust-Tätern in grüner Uniform brachte. Besonders aufschlussreich für die Forschung, die sich der Rolle der Ordnungspolizei im Holocaust widmet, waren zwei Artikel von Stefan Klemp, die zwei über die Ostfront verteilt eingesetzte Bataillone behandelten. Vier Kompanien des Polizeibataillons 9 wurden je einer der vier Einsatzgruppen zugeteilt. Im Januar 1947 wurden 247 Mitglieder dieses Bataillons von den Briten den sowjetischen Behörden übergeben. Sie erhielten zumeist 25-jährige Haftstrafen, wurden aber 1956 freigelassen. Klemp untersuchte auch das Reservepolizeibataillon 69, das in kleine Einheiten aufgeteilt im August 1941 an verschiedenen Stellen der Ostfront zum Einsatz kam, wo es Baustellen der Organisation Tod bewachte, aber häufig auch an der Tötung von Juden in der Umgebung beteiligt war. Nach dieser Serie von Artikeln, von denen sich die meisten auf die Darstellung der Mordaktivitäten verschiedener Polizeibataillone während des Kriegs und das beinahe völlige Ausbleiben juristischer Konsequenzen nach dem Krieg konzentrierten, sind in jüngerer Zeit 5 Bücher erschienen, die besonderer Erwähnung bedürfen. Im Jahr 2005 veröffentlichte Harald Welzer seine sozialpolitische Studie Täter, wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Als empirische Basis dienten Welzer hauptsächlich die Vernehmungsprotokolle des Reservepolizeibataillons 45. Im selben Jahr erschien Edward Westermanns Hitler's Police, ein Buch, das die Organisationskultur der deutschen Ordnungspolizei untersuchte und wie diese schließlich im Verhalten ihrer Mitglieder in Osteuropa zum Ausdruck kam. Im Jahr 2011 veröffentlichte Karl Schneider Auswärts eingesetzt, Bremer Polizeibataillone und der Holocaust, eine detailreiche Untersuchung der Polizeibataillone 105 und 303. Und schließlich brachte Wolfgang Kurilla 2 umfangreiche Nachschlagwerke heraus, die Einträge zu sämtlichen Einheiten der Ordnungspolizei enthielten, die in den baltischen Staaten und Weißrussland sowie Polen stationiert waren, samt einer Auflistung ihrer jeweiligen Beteiligung am Holocaust. Auf die Bücher von Welzer und Westermann werde ich später zurückkommen, insbesondere auf ihre Beiträge zur Debatte über die Motive. Zunächst will ich mich jedoch darauf konzentrieren, was die Werke von Schneider und Kurilla dem Vergleichsrahmen, der für das Reservepolizeibataillon 101 relevant ist, hinzufügen. Karl Schneiders sorgfältige Rekonstruktion der Aufstellung des Reservepolizeibataillons 105 und des Polizeibataillons 303 zeigen, inwiefern sich beide erheblich vom Reservepolizeibataillon 101 unterscheiden. Die ursprünglich als Polizeibataillon 105 bezeichnete Einheit wurde im Herbst 1939 aufgestellt. Ihre Mannschaften wurden aus den Jahrgängen 1902 bis 1909 rekrutiert. Das heißt, sie waren zwischen 32 und 37 Jahre alt und bestanden aus Männern, die bereits in den Jahren 1937 bis 1939 als Reservepolizisten gedient hatten. Etwa 2 Drittel der Männer stammten aus der Arbeiterklasse, 1 Drittel aus der Mittelschicht oder unteren Mittelschicht. Sie waren zumindest teilweise schon während der Vorkriegszeit auf Wochenendschulungen indoktriniert und in das deutsche Polizeileben sozialisiert worden, während sie als Reservisten auf ihre Mobilisierung warteten. Ende 1939 und Anfang 1940 erhielten sie eine intensive militärische Ausbildung und weitere ideologische Schulung, bevor sie ihren Dienst bei der Besetzung von Norwegen antraten, den sie als eher angenehm empfanden und der vielen in guter Erinnerung blieb. Im Januar 1941 wurden sie in Reservepolizeibataillon umbenannt. Das Bataillon diente dann im Sommer, Herbst 1941 im Baltikum, wo es häufig Operationen zur Partisanenbekämpfung durchführte, und von 1942 bis 1944 in den Niederlanden, wo es bei der Deportation holländischer Juden nach Auschwitz half. Nach Ausbruch des Krieges wurden die Mannschaften des Polizeibataillons 303 aus Freiwilligen der Jahrgänge 1909 bis 1912 zusammengestellt, das heißt Männern, die 27 bis 30 Jahre alt waren. Die der SS und Polizei als Ersatz für die große Zahl ausgebildeter Polizisten zur Verfügung gestellt wurden, welche zur Armee eingezogen worden waren. Wie Westermann darlegte, handelte es sich dabei um eine stark von der nationalsozialistischen Ideologie geprägte Altersgruppe, und sowohl die SS als auch die Polizei konnte sich ihre Rekruten aus einem Überangebot von Freiwilligen aussuchen. Nach intensiver Ausbildung wurden diese Männer für 9 Monate Besatzungsdienst nach Polen geschickt, bevor sie im Juni 1941 in die Ukraine einfielen, wo sie an zahlreichen Judenmassakern beteiligt waren, darunter auch bei dem von Babij Jar. Das Reservepolizeibataillon 101 war während seines ersten und zweiten Einsatzes in Polen 1939 und 1940 weitgehend ähnlich strukturiert wie das Reservepolizeibataillon 105 und andere mörderische Reservebataillone, die im Jahr 1941 auf sowjetischem Gebiet operierten, etwa das Reservepolizeibataillon 45 in der Ukraine und das Reservepolizeibataillon 133 in Ostgalizien. Aber als das Reservepolizeibataillon 101 im Jahr 1941 nach Hamburg zurückkehrte, wurde die erste Generation der nun hocherfahrenen Reservepolizisten versetzt und die Mannschaften wurden mit Männern aufgefüllt, deren Alter bis zu 45 Jahre betrug, das heißt 1896 oder später Geborene. Das Durchschnittsalter stieg von Anfang 30 auf fast 40 Jahre. Diesmal hatte man nicht den Luxus, unter den Anwärtern auswählen zu können. Schneider zitiert den Bremer Polizeipräsidenten, den mit der Fortdauer des Krieges Personalsorgen plagten, mit den Worten, die Stadt sei völlig ausgepumpt. In Hamburg war die Lage nicht anders. Und in diesem Stadium wurden auch die Ausbildung und Indoktrinierung oberflächlicher. Kurz, wer die Mordtaten der Polizeibataillone als Produkt stark nationalsozialistisch geprägter Altersjahrgänge, selektiver Rekrutierung, intensiver Ausbildung, Indoktrination und den korrumpierenden Einfluss durch die monatelange Konfrontation mit der Rassenpolitik der Nazis in Polen vor dem Einsatz auf sowjetischem Territorium erklären will, sämtlich Faktoren, die für die meisten Polizeibataillone gelten, muss sich der Tatsache stellen, dass dies alles auf das Reservepolizeibataillon 101 nicht zutrifft und dass es sich folglich weder um notwendige noch hinreichende Faktoren zur Erklärung seiner Mordbilanz handelt. Wie sieht es mit der Mordbilanz des Reservepolizeibataillon 101 im Vergleich zu anderen Bataillonen aus? Die erschöpfenden Studien von Wolfgang Kurilla ermöglichen uns inzwischen, die Bataillone entsprechend ihren Mordtaten in eine Rangfolge zu bringen. Die ersten 12 waren die folgenden. Reservepolizeibataillon 61, 1100 Ermordete, 300.000 in Todeslager Deportierte. Reservepolizeibataillon 9, 187.600 Ermordete. Reservepolizeibataillon 133, 31.900 Ermordete, 74.000 Deportierte. Reservepolizeibataillon 101, 38.000 Ermordete, 45.200 Deportierte. Reservepolizeibataillon 53, 13.200 Ermordete, 65.000 Deportierte. Polizeibataillon 320, 66.700 Ermordete. Reservepolizeibataillon 45, 65.000 Ermordete. Reservepolizeibataillon 3, 62.500 Ermordete. Reservepolizeibataillon 41, 36.800 Ermordete, 18.500 Deportierte. Reservepolizeibataillon 131, 14.900 Ermordete, 35.500 Deportierte. Polizeibataillon 304, 44.300 Ermordete. Polizeibataillon 303, 41.600 Ermordete. Angesichts der Tatsache, dass das Reservepolizeibataillon 61 und das Reservepolizeibataillon 53 an den Massendeportationen aus dem Warschauer Ghetto beteiligt waren und das Reservepolizeibataillon 9 sowie das Reservepolizeibataillon 3 den Einsatzgruppen zugeteilt waren, sticht die Mordbilanz des Reservepolizeibataillons 101 noch mehr hervor und stellt in dieser Hinsicht die gesamte Elite aus der Riege der 300er-Bataillone, die aus sorgfältig ausgewählten, überzeugt nationalsozialistischen, intensiv ausgebildeten und indoktrinierten jungen Männern bestanden, in den Schatten. Kurz, Ein Teil der Bedeutung des Reserve-Polizeibataillons 101 als aufschlussreiche Fallstudie besteht nicht darin, dass es typisch oder repräsentativ für die Polizeibataillone war. Ganz im Gegenteil, es war untypisch, was das Alter, die Auswahl, die Prägung durch den Nationalsozialismus, die Ausbildung und die Indoktrination betraf, erreichte aber dennoch die vierthöchste Mordbilanz unter allen Polizeibataillonen. Motive. Viele Publikationen, die sich mit den Polizeibataillonen beschäftigen, versuchten zunächst ihre Beteiligung am Holocaust zu dokumentieren und dann die völlig unzureichende juristische Aufarbeitung nach dem Krieg darzulegen. Eine andere Gruppe von Publikationen konzentrierte sich auf die andauernde Debatte über die Motive der Täter. Wie kann ein Historiker am besten erklären, warum die Männer der Ordnungspolizei sich so verhielten, wie sie es taten? Wenn die Polizisten nicht genötigt wurden, gegen ihren Willen zu handeln, woher kam dann ihre Tötungsbereitschaft? In welcher Weise erschienen ihnen ihre Aktionen sinnvoll, einerseits unangenehm, aber notwendig, aber andererseits gerechtfertigt und sogar lobenswert? In Ganz normale Männer zitierte ich die klassischen Werke von Stanley Milgram über Gehorsam und Unterwerfung gegenüber Autoritäten und die von Philipp Zimbardo zur Rollenanpassung. Zusätzlich legte ich besonderes Augenmerk auf die Konformität als Schlüsselfaktor für das Verständnis des Verhaltens der Männer des Reservepolizeibataillons 101 und der Erklärung der Gruppendynamik des Bataillons. Und ich hätte auch das Werk von Solomon Asch zitieren sollen. Daniel Goldhagen hielt diese Einbeziehung der Sozialpsychologie nicht nur für wenig aufschlussreich, er vertrat auch die Ansicht, sie spiele die moralische Verantwortung der Polizisten herunter. Im Anschluss an diese Debatte leisteten mehrere Sozialpsychologen Beiträge, die in meinen Augen unsere Fähigkeit, das Verhalten der Täter eines Völkermords zu erklären, beträchtlich vergrößern. In Becoming Evil versuchte James Waller mit Hilfe eines Vier-Faktoren-Modells zu erklären, wie gewöhnliche Menschen dazu kommen, ungewöhnlich Böses zu tun. Zunächst gibt es da angeborene und universelle Aspekte der menschlichen Natur, die aus unserer evolutionären Entwicklung stammen. Waller nennt hier Ethnozentrismus, Xenophobie und das Streben nach sozialer Dominanz. Zweitens gibt es Faktoren, die die Dispositionen der Täter formen: kulturelle Glaubenssysteme, moralische Abkopplung und rationales Eigeninteresse. Drittens gibt es Faktoren, die einen unmittelbaren sozialen Kontext schaffen: berufliche Sozialisierung, Gruppenbindung und Verschmelzung von Rolle und Person. Und viertens gibt es Faktoren, die beeinflussen, wie Täter ihre Opfer definieren oder wahrnehmen: Wir-Sie-Denken, Entmenschlichung, Schuldzuweisung an das Opfer. Dies ist gewiss eine breite und universalistische Herangehensweise, aber sie ermöglicht auch den Einbezug historischer Besonderheiten. Sie verwirft jeden monokausalen Ansatz, der übermäßiges Gewicht auf Einzelaspekte wie das nationale, kulturelle Glaubenssystems der Täter, etwa Antisemitismus, oder den sozialen Kontext, Konformitätsdruck in Gruppen, legt. Und es ist ein Modell, das kulturelle und situative Faktoren als komplementär und sich gegenseitig verstärkend betrachtet, nicht als dichotome oder sich gegenseitig ausschließende Erklärungen für menschliches Handeln. Den zweiten wesentlichen Beitrag eines Sozialpsychologen lieferte in meinen Augen Leonard S. Newman. Er ging insbesondere auf Goldhagens Skepsis gegenüber der Sozialpsychologie ein und erläuterte die nicht geringen Beiträge dieser Disziplin zur Erklärung von Täterverhalten. Mit Waller empfindet es auch Newman als falsche Dichotomie, kognitive und situative sowie dispositionelle und kontextuelle Erklärungsansätze als entgegengesetzt zu betrachten. Goldhagens kognitive Erklärung bestand schlicht in der Annahme einer Konsistenz zwischen Einstellung und Verhalten, die für manches aber gewiss nicht jedes menschliche Verhalten verantwortlich ist und keine genügende Erklärung für etwas so Komplexes wie die Aktionen der Holocaust-Täter liefern kann. Es gibt, wie Newman festhält, eine dynamische Beziehung zwischen Personen, Dispositionen und Situationen. Die Einstellung einer Person bestimmt ihr Verhalten, aber auch der umgekehrte Fall kommt vor. Laut der kognitiven Dissonanztheorie löst die Beteiligung an Aktivitäten, die den eigenen Überzeugungen und Einstellungen widersprechen, Unbehagen aus. Insbesondere, wenn Menschen sich in einer Lage befinden, in der sie ihr Verhalten nur schwer ändern können, tendieren sie dazu, die Diskrepanz zwischen ihrer Handlung und ihrer Überzeugung zu reduzieren, indem sie Rechtfertigungen und Rationalisierungen für ihr Tun ersinnen. Dazu neigen Menschen umso mehr, wenn sie sich in einer Situation der herbeigeführten Übereinstimmung durch unterschwelligen Druck wie Anpassung und Kameradschaft und nicht unter direktem Zwang befinden. Insbesondere, wenn es zu dem fraglichen Verhalten gehört, anderen Menschen zu schaden, neigt der Peiniger zu dem Glauben, dass das Opfer eine Strafe verdient hat. Eine psychologische Reaktion, die als der gerechte Weltglaube bezeichnet wird. Dieser Prozess setzt einen Teufelskreis in Form einer Eskalation von Grausamkeit und Brutalität sowie der Entmenschlichung, Entwertung des Opfers in Gang. Aufgrund fundamentaler Attributionsfehler tendieren Menschen dazu, den Einfluss ihrer eigenen Aktionen auf andere außer Acht zu lassen und nehmen den entwürdigten und elenden Zustand ihrer Opfer als weiteren Beweis von deren naturgegebener Minderwertigkeit oder sogar Untermenschlichkeit. Neben der Tatsache, dass Verhalten die Einstellung verändern kann, besteht ein weiterer Aspekt der dynamischen Beziehung zwischen Disposition und Situation darin, dass Situationen selbst nicht statisch oder objektiv sind, weil sie von den Menschen, die sich in ihnen befinden, wahrgenommen, konstruiert und interpretiert werden. Newman weist insbesondere auf ein Phänomen hin, das er pluralistische Ignoranz nennt. Zahlreiche Individuen konnten sich im Einklang mit der illusorischen Norm glauben, dass beinahe alle in dem Bataillon die Tötung der Juden unterstützten, obwohl die meisten Individuen niemals aus eigenem Antrieb Judenleid zugefügt hätten. Das kollektive Verhalten einer Gruppe ist nicht einfach die Summe der individuellen Dispositionen ihrer Mitglieder, sondern wird dadurch geformt, wie die Gruppenmitglieder die Gruppe als Ganze, einander als Einzelne und die Situation betrachten, in der sie sich gemeinschaftlich befinden. Die Frage, wie Polizisten die institutionellen Normen der Ordnungspolizei und die Situationen, in denen sie sich als Besatzer und Durchsetzer der Rassenpolitik der Nazis in Osteuropa wiederfanden, wahrnahmen, wurde insbesondere von zwei Forschern, Edward Westermann und Jürgen Matthäus, untersucht. Sie haben die Organisationskultur und die Indoktrinierungspraktiken der Ordnungspolizei unter die Lupe genommen. Laut Westermann setzt Organisationskultur die Grenzen für akzeptiertes Verhalten, etabliert institutionelle Ziele und definiert Standards für Gruppenmitgliedschaft. Mit der Zentralisierung der gesamten deutschen Polizei unter Himmler im Jahr 1936 versuchten er und der Chef der Ordnungspolizei, Kurt Dalüge, nicht nur eine institutionelle Verschmelzung der Ordnungspolizei mit der SS herbeizuführen, sondern auch eine Umgestaltung ihrer Organisationskultur im Doppelprozess ihrer Militarisierung und nationalsozialistischen Indoktrinierung. Im Mittelpunkt dieser Indoktrinierung stand die Etablierung des Antisemitismus und Antibolschewismus als institutionelle Normen, während die Militarisierung ein Ethos von Pflicht, Kameradschaft und absolutem Gehorsam schuf. Gemeinsam machten sie aus den Polizisten ideologische Krieger, indem sie die Grenzen des akzeptablen und gewünschten Verhaltens erweiterten und den Massenmord an ideologischen Gegnern akzeptabel und erwünscht erscheinen ließen. Kurz, Während Goldhagen die Schaffung williger Vollstrecker den Jahrhunderten systematischer Einimpfung eines der deutschen Kultur inhärenten eliminatorischen Antisemitismus anrechnet, sah Westermann diese ideologischen Krieger als das kalkulierte Kurzzeitprodukt einer institutionellen Kultur der nationalsozialistisch geprägten und militarisierten deutschen Polizei. Jürgen Matthäus meinte zudem, die Indoktrination der Ordnungspolizei sei bislang ungenügend untersucht worden und zu vorschnell als Faktor zur Erklärung des Verhaltens der Polizei ausgeschlossen worden. Doch nachdem er das Indoktrinationsmaterial untersucht hat, kommt er schließlich zu einem differenzierteren Schluss über dessen Effekt, als ihn das von Westermann zugrunde gelegte einfache Modell der Haltung-Verhalten-Konsistenz zulässt, demzufolge ideologische Krieger ihnen institutionell eingepflanzte ideologische Überzeugungen ausagierten. Wie Matthäus bemerkt, bestanden bereits 1933 ideologische Affinitäten zwischen der Polizei und dem neuen Regime, und die Polizei verweigerte im Allgemeinen Judenschutz gegen die vielfältigen Angriffe, die sie von Parteiaktivisten zu erleiden hatten. Nach der Zentralisierung der deutschen Polizei 1936 wurde die Ordnungspolizei mit Indoktrinierungsmaterial geschult, das von der SS ausgearbeitet worden war und die Juden als die gefährlichsten Feinde des deutschen Volkes darstellte, verantwortlich auch für Liberalismus, Marxismus, Bolschewismus, ausbeuterischen Kapitalismus, das Freimaurertum, Pazifismus und politische Kirchen. Die kühle Sachlichkeit der Rassenprinzipien, nicht Emotionen, diktierte die Judenpolitik der Nazis als ein Akt der Selbstverteidigung. Ende 1938 und Anfang 1939 war in SS-Publikationen davon die Rede, dass die Judenfrage total gelöst werden müsse, entweder durch Umsiedlung oder Vernichtung. Eine dieser Publikationen sagte im Dezember 1941 ein Europa ohne Juden bei Kriegsende voraus. Zur selben Zeit pflegte anderes Schulungsmaterial das Selbstbild der Polizei von Korrektheit, Professionalität, Unbestechlichkeit, Idealismus und Anstand. Matthäus argumentiert, dass eine direkte Kausalbeziehung zwischen Indoktrination und Teilnahme an der Massentötung für den Historiker, abgesehen von einigen notorischen Fällen, so bei den ersten Gräueltaten, die das Polizeibataillon 309 in Bialystok verübte, nur schwer nachzuweisen ist. Doch er denkt, dass die Indoktrination den Polizisten die Teilnahme in vielerlei Hinsicht erleichterte. Sie senkte die Hemmschwellen und verschaffte jenen Legitimierung, die versuchten, die brutalen Massentötungen zu rationalisieren oder zu rechtfertigen, da sie ihre Taten als Pflichterfüllung und historische Mission darstellte. Für jene, denen das nicht genügte, verknüpfte sie die Tötung der Juden mit anderen legitimen Aufgaben wie dem Krieg gegen die Partisanen oder dem Sieg über den Kommunismus. Und sie bot eine Fassade oder eine Tarnung für andere Motive, Gier, Sadismus, die Gelegenheit, straflos zu foltern und zu töten, die sie vor sich selbst verbergen wollten. Kurz, das Indoktrinationsmaterial versorgte die Polizisten mit einem breiten Angebot antisemitischer Slogans und Behauptungen, die sie bei Bedarf nutzen konnten, um die kognitive Dissonanz, die viele zu Beginn der Massentötungen erlebten, zu mildern und ihr entgegenzuwirken. In einem wichtigen Artikel schildert Klaus-Michael Mallmann die Ordnungspolizei als Fußvolk der Entlösung im Osten und konstatiert dabei eine enge Beziehung zwischen der Situation, in der die Polizisten sich auf sowjetischem Territorium befanden, und der Umsetzung der nationalsozialistischen Rassenideologie. Die Indoktrination der Ordnungspolizei werde, so Mallmann, überbewertet. Ihre Wirkung lag weniger in der Erzeugung eines ideologischen Fanatismus oder, wie er es nennt, eines ideologischen Fundamentalismus, sondern in einer eher diffusen Veränderung der Mentalität und Haltung der Männer durch eine Abwertung christlicher Werte als humanitäres Geschwafel und traditioneller Vorstellungen von soldatischer Ritterlichkeit als schwach und unmännlich. Sie ermutigte die Polizisten in rassischen Kategorien von Herrenrasse und Untermenschentum, von deutscher Überlegenheit und angeborener Minderwertigkeit zu denken, was ein Spektrum antijüdischer Einstellungen von Ablehnung und Verachtung bis zu Hass und dem Bedürfnis zur Zerstörung erzeugte und den Polizisten zugleich auch die Massentötung nichtjüdischer Opfer im Osten erleichterte. Malmann betonte auch die Gruppendynamik, die das Leben der Polizisten formte. Vorstellungen von Männlichkeit, beruhend auf Härte und eine generelle Angst, als schwach und feige angesehen zu werden, waren Teil ihrer gemeinsamen mentalen Welt, deren Ursprünge vor dem Nationalsozialismus lagen. Als Mitglieder einer Einheit oder Primärgruppe, die ihre soziale Welt bildete, fürchteten sie Isolation und sehnten sich nach Kameradschaft und Gemeinschaft, deren Preis Bereitschaft zur Brutalität war, genauer gesagt die Bereitschaft, Seite an Seite mit den anderen zu schießen. In der kollektiven Identität fanden sie moralische Entlastung. Für Malmann kann nur eine komplexe Kombination aus kognitiven und situativen Faktoren, die einander ergänzen und sich gegenseitig verstärken, das Verhalten der Polizisten als Täter des Holocaust erklären. Doch schließlich kam er wie Matthäus zu dem Schluss, das ideologische Moment war nicht das ursprüngliche Movens, sondern eher ein nachträgliches Beruhigungsmittel, nicht der eigentliche Antrieb, sondern eher ein Narkotikum post festum. Während Westermann auf die Organisationskultur der Ordnungspolizei und ihren vermutlichen Einfluss auf das Polizeiverhalten schaute und Matthäus und Malmann sich darauf konzentrierten, wie die antisemitische Ideologie im situativen Kontext des Unternehmens Barbarossa funktionierte, suchten Harald Welzer und Thomas Kühne den breiteren gesellschaftlichen Rahmen zu formulieren, der es den Polizisten ermöglichte, ihrem Tun einen Wert zu geben und sich mit ihm zu identifizieren. Sie argumentierten, Goldhagen habe zwar die richtige Frage gestellt, aber die falsche Antwort darauf gegeben, warum für die Deutschen als Gesellschaft und nicht bloß für die Einheiten der Ordnungspolizei die Indoktrination und besonderen situationellen Faktoren unterworfen waren, die Beteiligung an der Endlösung Sinn ergab. Harald Welzer, der eine Fallstudie des Reservepolizeibataillons 45 mit sozialpsychologischer Theorie und historischem Hintergrund verknüpfte, stellte zwei große Fragen. Wie und warum kam es in Deutschland nach 1933 zu einer so schnellen und vollständigen Verschiebung des normativen Referenzrahmens? Und warum waren fast alle normalen Männer in Einheiten wie dem Reservepolizeibataillon 45 bereit zu töten, wenn auch mit unterschiedlichem Grad von Begeisterung, Gleichgültigkeit oder Abscheu? Welzer sieht das Kernstück der nationalsozialistischen Revolution in der Neudefinition der Gemeinschaft der menschlichen Verpflichtung von einer der Inklusion beruhend auf den Ideen von Humanität der Aufklärung zu einer der Exklusion beruhend auf Rassismus und Antisemitismus. Diese radikale Umstrukturierung der Mitgliedschaft in der deutschen Gemeinschaft war zum Teil möglich, weil die Ausschließung und Abwertung der Juden inhärent die psychologische Belohnung einer Statuserhöhung mit sich brachte. Hinzu kamen Gelegenheiten zur materiellen Bereicherung für alle, die der Volksgemeinschaft angehörten, auch für die auf den untersten Stufen der sozialen Leiter. Welzer stellt 1933, nicht 1939 oder 1941, als den entscheidenden Wendepunkt der Etablierung dieser neuen sozialen Normen dar. Der Grad, in dem das alltägliche soziale Handeln über die bewusste Akzeptanz von Nazi-Ideologie und Propaganda hinaus den Ausschluss der Juden aus der Gemeinschaft menschlicher Verpflichtung umfasste, bedeutete breite Akzeptanz einer neuen nationalsozialistischen Moral. Die Schlüsselelemente dieser nationalsozialistischen Moral bestanden darin, dass es gut und sinnvoll war, die Judenfrage zu lösen, selbst durch radikale Mittel, dass Arbeit in dieser Richtung schwierig, aber lohnend war und dass das letztendliche Ziel in der Schaffung einer Gemeinschaft ohne Juden bestand. Selbst wenn sie daran anfangs gar nicht dachten, erlaubte dieser Ausschluss doch den gewöhnlichen Deutschen die Enteignung und Ermordung der Juden von jedem Gefühl für Kriminalität und Immoralität abzukoppeln. Welzer untersuchte anschließend, wie normale Männer im Reservepolizeibataillon 45 zu willigen Mördern wurden. Er argumentiert hier wie Goldhagen, dass die Täter, wenn man sie mit ihrer Tötungsaufgabe konfrontierte, keine moralischen Skrupel oder Hemmungen zu überwinden hatten, weil sie den neuen Referenzrahmen, der das Töten der Juden von der Kriminalität abkoppelte, bereits internalisiert hatten. Ihre Tötungsaktionen spiegelten im Wesentlichen ihre in den vorangegangenen Jahren übernommenen Überzeugungen wider. Aber sie mussten sich trotzdem an das gewöhnen, was sie taten. Hier berief er sich sowohl auf die Situation als auch den Prozess. Als diese Männer vor die Aufgabe gestellt wurden, den Massenmord an den Juden durchzuführen, gingen sie durch einen Professionalisierungs- und Normalisierungsprozess, der den Massenmord in Arbeit verwandelte. Viele von ihnen betrachteten ihre Arbeit als unangenehm, aber dennoch als notwendige historische Aufgabe, für die sie sich weder in diesem Moment noch später schuldig fühlten. Thomas Kühne plädierte dafür, bei der Erklärung der breiten Beteiligung deutscher Soldaten und Polizisten am Holocaust anthropologisch-soziale und ideologische Faktoren miteinander zu verbinden. Er leugnete nicht, dass Antisemitismus, Antibolschewismus und Antislawismus eine Rolle spielten, sieht in ihnen aber keine genügende Erklärung. Entscheidend für das Verständnis des Verhaltens normaler Deutscher in Uniform, so argumentierte er, waren die Mythen von Kameradschaft und Volksgemeinschaft. Diese mächtigen Mythen muss man so verstehen, wie die Deutschen sie sahen. Sie waren das Brennglas, durch welches die Deutschen die Welt sahen. Mit ihnen konstruierten sie ihre Realität und leiteten das moralische Regelwerk her, das dann wiederum ihr Verhalten prägte. Der Mythos der Volksgemeinschaft beruht auf der euphorischen Stimmung und der kollektiven Erinnerung an das alle Klassen, Parteien und Konfessionen überbrückende Einheitsgefühl, das der Kaiser im August 1914 beschworen hatte. Nachdem die Deutschen durch die Niederlage 1918 und die Weltwirtschaftskrise traumatisiert worden waren, gelang es den Nazis, sich die emotionale Kraft des Mythos anzueignen und sein Wesen von politischer, gesellschaftlicher und religiöser Inklusion in rassistische Exklusion zu verwandeln. Nicht nur wurden die Juden und Menschen anderer Herkunft ausgeschlossen, sondern alle, deren Verhalten eine interne Bedrohung oder potenziellen Verrat an der sogenannten deutschen Rasse darstellen konnte. Kurz, Konformität war eine wesentliche Komponente der Zugehörigkeit. Und die Nazis eigneten sich auch den Mythos der Kameradschaft auf der Basis des Ideals von der deutschen nationalen Einheit im Schützengraben an, nicht die internationale Bruderschaft aller Soldaten, die vom Krieg zum Opfer gemacht werden, wie sie in Erich Maria Remarques Roman »Im Westen nichts Neues« zum Ausdruck gebracht wurde. Die emotionale Kraft und das Bedürfnis, dazu zu gehören, die in diesen beiden Mythen verkörpert sind, ermöglichte es den Nazis, die Führung einer moralischen Revolution zu übernehmen, in der die wesentlichen Traditionen des Universalismus, der Humanität und individuellen Verantwortlichkeit, die auf einer Schuldkultur beruhen, durch eine Schamkultur ersetzt wurden, welche die Loyalität zur und den Leumund in der Gruppe zum neuen moralischen Angelpunkt der deutschen Gesellschaft machte. Ob nun die Volksgemeinschaft als Ganzes oder die kleine Einheit, in der ein Deutscher kämpfte, die Gruppe reklamierte für sich moralische Souveränität. Die Schamkultur, die Konformität zu einer Haupttugend macht, brachte normale Deutsche in Uniform dazu, lieber schreckliche Verbrechen zu begehen, als das Stigma der Feigheit und Schwäche und den sozialen Tod der Isolation und Entfremdung von ihren Kameraden auf sich zu nehmen. Diese Dynamik wurde durch weitere Faktoren intensiviert. Der erste war, dass das Wohlgefühl der Kameradschaft und die Freude am Beisammensein, die sich aus einem verstärkten Zugehörigkeitsgefühl herleiteten, durch die Normüberschreitung gegenüber Außenseitern der Gruppe noch verstärkt werden konnten. Nichts schweißt Menschen stärker zusammen, als gemeinsam ein Verbrechen zu begehen, merkte Kühne an. Hinzu kam zweitens die perfide Erfindung der Nazis, die Kühne die Moralität des Unmoralischen nannte. Hitler und verschiedene Militärbefehlshaber erzeugten Druck durch das moralische Nullsummenargument, das Mitleid und Milde gegenüber dem Feind und Versagen bei der Überwindung persönlicher Skrupel eine Sünde gegen die eigenen Kameraden und zukünftige Generationen darstellten. Die Kombination all dieser Faktoren schuf einen Wettbewerb der Gnadenlosigkeit und eine Kultur der Brutalität bei den Einheiten. Für die Deutschen im Allgemeinen war das Ergebnis die nationale Bruderschaft der Massenmörder, Hitlers Gemeinschaft. Kühne beschreibt diese düstere Beschreibung von Uniformität, Konformität und Kriminalität in entscheidender Weise. Moral ändert sich nicht innerhalb weniger Jahre für alle, schreibt er. So kommt es, dass Unsicherheit und abweichende Überzeugungen innerhalb der Kultur der Grausamkeit brodeln und Gewissensbisse fortbestehen. Kühne zitiert die Zeugenaussage eines Mitglieds der Sicherheitspolizei und SD in Warschau, die die Bandbreite und Verteilung der Einstellungen und individuellen Beteiligung der Täter verdeutlicht. Absolute Vollstrecker 30%, die Antigruppe ungefähr 20% und dann die Gruppe dazwischen, die sich an die Methoden der Radau-Brüder halten. Die Tatsache, dass zwei verschiedene Bewertungssysteme nebeneinander weiterbestanden, erzeugte bei manchen Deutschen in Uniform Zweifel, Scham und Verlegenheit. Viele jedoch ließen sich auf den Massenmord ein und verbargen ihre Empfindungen, um nicht durch abweichendes Verhalten aufzufallen. Andere, die nicht daran teilnahmen, akzeptierten das Stigma der Schwäche und Unmännlichkeit und bestätigten dadurch die Ethik der Stärke ihrer Kameraden. Praktisch niemand wagte es, Solidarität mit den Opfern zu zeigen, die Kameraden zu tadeln oder das Regime zu kritisieren, auch wenn man sich vielleicht ganz im Allgemeinen über das schmutzige Geschäft beklagte, das der Einheit übertragen worden war. So sehr sie sich in mancher Hinsicht unterscheiden, alle diese Forscher stimmen weitestgehend darin überein, dass Erklärungen der Motive der Mörder nur komplex und vielseitig, nicht monokausal sein können. Sie kombinieren und verbinden eher situative und dispositionelle mit kulturellen und ideologischen Faktoren, als sie in einer falschen Dichotomie einander gegenüberzustellen. In ähnlicher Weise wie die künstlich polarisierte Debatte zwischen Intentionalisten und Funktionalisten in produktiver Forschung mündete und verschiedene Formen eines Konsensmodells über die Entscheidungsabläufe und die Politikgestaltung der Nazis hervorbrachte, so ist auch die starke Polarisierung von Positionen in der sogenannten Goldhagen-Debatte durch komplexere Versuche einer Synthese abgelöst worden. Die Luxemburger. Am 8. April 1996 stellte Daniel Goldhagen sein Buch Hitlers willige Vollstrecker auf einem Symposium des United States Holocaust Memorial Museum, USHMM, vor, und ich war einer von vieren, die darauf antworteten. In meinen Kommentaren hob ich hervor, dass die Anwesenheit von 14 Luxemburger Polizisten im Reservepolizeibataillon 101, junge Männer Anfang 20, die nach der Annexion Luxemburgs durch das Dritte Reich in die deutsche Polizei eingegliedert worden waren, die Möglichkeit bot, den Einfluss ähnlicher situativer Faktoren auf Männer aus einer anderen Kultur und einem anderen nationalen Hintergrund zu messen. Leider hat nur ein deutscher Zeuge die Teilnahme der Luxemburger an den Aktivitäten des Bataillons detaillierter beschrieben. Als Mitglieder von Leutnant Buchmanns erster Kompanie waren sie in Josefow dabei, aber eskortierten die Juden, die zur Zwangsarbeit nach Lublin gebracht wurden. Sie waren zwar bei Trapps Ansprache, der Razzia und der Selektion anwesend, doch handelten sie bei dieser Gelegenheit nicht als Schützen. Später, so sagte dieser Zeuge aus, seien die Luxemburger aber nicht nur nicht ausgenommen worden, sondern seien aufgrund ihrer Jugend und ihrer Berufsausbildung gezielt für solche Einsätze ausgewählt worden. Die Älteren blieben dann in der Regel zurück. Bei jedem Einsatz waren eigentlich die Luxemburger dabei. Bei diesen Leuten handelte es sich um aktive Polizeibeamte aus dem Staate Luxemburg. Es waren alles jüngere Leute, um die 20 herum. Der Luxemburger Historiker Paul Duster hat mich auf die Nachkriegsberichte von zwei dieser 14 luxemburgischen Mitglieder des Reservepolizeibataillon 101 aufmerksam gemacht, die 1986 veröffentlicht wurden. Sie sind in verschiedener Hinsicht bemerkenswert. Zunächst stellen sie sich selbst als Opfer der deutschen Zwangsrekrutierung und der Schrecken des Krieges dar. Zweitens beschreiben sie die Tätigkeit der Luxemburger so, als hätten diese die Sache der Deutschen grundsätzlich nicht unterstützt. Roger Wittor behauptete, den polnischen Widerstand sowohl mit Informationen über bevorstehende Durchsuchungen und Verhaftungen sowie auch Waffen und Munition versorgt zu haben, wofür er hohe Risiken eingegangen sei. Jean Heinen gab an, dass die Luxemburger, die am Maschinengewehr eingesetzt werden sollten, nicht schossen und Fehlfunktionen vortäuschten. Anfang Juni 1944 desertierten 5 Luxemburger erfolgreich und 2 weitere wurden beim Versuch, zu den Russen überzulaufen, getötet. Entscheidend ist, dass keiner dieser Berichte die Anwesenheit von Juden auch nur erwähnt, geschweige denn die Beteiligung des Bataillons an deren Massenmord. Diese Berichte veranlassten mich, 2 Schlussfolgerungen aus dem zu ziehen, was nicht gesagt wurde. Zunächst einmal hatten Wittor und Heinen verschiedene Arten von subversiven Verhalten geschildert, um selbst als Opfer, nicht als Kollaborateure der Deutschen dazustehen. Wenn sie aber zu jenen gehörten, die nicht geschossen hatten, warum hatten sie das dann nicht schon in den Berichten gleich nach dem Krieg zu ihren Gunsten angeführt? Wenn viele deutsche Zeugen sich 20 Jahre später an diejenigen aus dem Bataillon erinnern konnten, die nicht geschossen hatten, die Luxemburger dabei aber nicht erwähnten, lag es vielleicht daran, dass diese sich 1942, wie die meisten ihrer deutschen Kameraden, verhielten. Schlussfolgerungen daraus, worüber geschwiegen wird, können Anhaltspunkte bieten, kein sicheres Wissen. Sie sind Indizien, aus denen sich Wahrscheinlichkeiten ergeben, liefern aber keine Beweise. So blieb die Rolle der Luxemburger im Reservepolizeibataillon 101 ein interessantes, aber ungelöstes Problem. Als meine Kommentare über die Luxemburger im Reservepolizeibataillon 101 1998 in Deutschland veröffentlicht wurden, berichteten darüber auch mehrere Luxemburger Zeitungen. Dies führte zu einer energischen Erwiderung von Jean Heinen im Luxemburger Wort. Er gab zu, dass die erste Kompanie des Reservepolizeibataillon 101 Juden erschossen hatte, aber er habe nicht gesehen, ob ein Luxemburger geschossen hatte. Er habe die Verwicklung seiner Einheit in die Tötung der Juden nicht erwähnt, weil er kein Historiker sei. Andererseits, fügte er hinzu, befasste ich mich mit dem Schicksal der Luxemburger Gruppe und nicht mit dem bedauernswerten Schicksal der Juden. Einen räumte ein, an 2 Deportationen beteiligt gewesen zu sein und Juden vom Ghetto zum Bahnhof eskortiert zu haben, aber er erwähnte mit keinem Wort die Brutalität und das Schießen, das solche Ghetto-Räumungen üblicherweise begleitete. Bei einer Gelegenheit gehörte er zum Begleitpersonal eines Zugs. Wohin dieser fuhr, wusste er nicht, räumte aber ein, der Bestimmungsort könnte Treblinka gewesen sein. Da die erste Kompanie an 6 Deportationen nach Treblinka und 2 großen Umsiedlungen von Razin nach Mijercic und von Kok nach Lukow beteiligt war, scheint es wahrscheinlich, dass einen an mehr als 2 Deportationsaktionen beteiligt war. Einen gab weiter zu, bei 2 Massenerschießungen im November 1943 dabei gewesen zu sein, und seine Beschreibungen des Massakers der Aktion Erntefest in Majdanek und Poniatowa decken sich mit anderen Zeugenaussagen. Er gab an, dass er am 2. Tag seinen Posten an der Absperrung kurz verlassen hatte, um die Erschießungen am Massengrab und die Berge der Toten aus nächster Nähe zu sehen. Das Grauen, das ich dort sah, kann ich nicht beschreiben, weil mir die passenden Worte fehlen, schrieb er. Aber er verneinte, an irgendeiner weiteren Erschießungsaktion beteiligt gewesen zu sein. Obwohl die erste Kompanie Erschießungen in Serokomla, Talkin, Kok und Lukow durchführte. Er gab zu, an der Suchaktion im Wald von Parchev Ende 1942 beteiligt gewesen zu sein, bei der hunderte Juden, die aus den Ghettos geflohen waren, getötet wurden, behauptete aber, dies und andere Patrouillen seien nur Aktionen zur Partisanenbekämpfung gewesen, keine Judenjagd. Kurz, wie viele deutsche Zeugen, gab einen eine gewisse Verwicklung seiner Einheit in den Mord an den Juden zu, verneinte aber zum einen, dass er selbst oder seine Luxemburger Kameraden persönlich an den Tötungsaktionen beteiligt waren und spielte zum anderen höchstwahrscheinlich die Rolle seiner Einheit herunter oder beschönigte sie. In seinem Leserbrief räumte er viel mehr ein, als er oder ein anderer Luxemburger bisher zugegeben hatten, meinte aber dennoch, ich hätte mich mit der Behauptung, es habe ein verabredetes Stillschweigen gegeben, lächerlich gemacht. Was hat die Forschung im Anschluss daran zu unserem Wissen über die Luxemburger im Reservepolizeibataillon 101 und ihr früheres Schweigen zutage gefördert? Paul Doster fand heraus, dass nach dem Urteil im Hamburger Prozess gegen Wohlauf, Hoffmann und andere die Untersuchungen gegen weitere Mitglieder des Bataillons fortgesetzt wurden, darunter gegen Hauptwachtmeister Hans Keller von der 1. Kompanie. In einer ausführlichen Vernehmung im Juli 1964 verneinte er, irgendwelche Erinnerungen an die Ereignisse vor dem August 1942 zu haben, beispielsweise zu Josefow. Gab aber zu, dass seine Einheit an den Ghetto-Säuberungen von Parchev und Mijercic beteiligt war und dass im Verlauf der letzteren viele hundert Juden erschossen worden seien. Er war während der Tötungsaktionen von Serokomla und Talkin Kok zum Wachtdienst eingeteilt und beschrieb die erstere sehr detailliert. Er gab zu, dass die ersten beiden Durchsuchungen des Parchev-Balls Ende 1942 den Zweck hatten, entkommene Juden aufzuspüren und erst im Frühjahr 1943 die Patrouillen dort auch nichtjüdische Partisanen ins Visier nahmen. Er beteiligte sich an 3 anderen Judenjagden, bei denen ein ausdrücklicher Schießbefehl erteilt worden war, der für alle entdeckten Juden galt. Später stritt er alles wieder ab, was er bereits zugegeben hatte. Im Februar 1973 reiste Keller nach Luxemburg und überredete 3 ehemalige luxemburgische Mitglieder seiner Einheit dazu, eine Erklärung zu unterzeichnen, die er sorgfältig so abgefasst hatte, dass sie ihn selbst und damit auch die Luxemburger in seiner Einheit von der Teilnahme an den Gräueln in Polen entlastete. Während der ersten Wochen in Polen hätten sie eine Sägemühle bewacht und nichts von Josefow gewusst. Wieder weit weg zum Wachdienst entsandt, hätten sie von einer großen Deportationsaktion, wahrscheinlich Parchev, gehört und seien auch in Talkin und Serokomla nicht dabei gewesen, weil sie auf Patrouille geschickt worden seien. Sie hätten von keinen Deportationen aus Kok erfahren, obwohl sie dort stationiert waren. Die Razzia von Parchev sei eine ergebnislose Partisanensuche gewesen. Bei Vernehmungen durch deutsche Justizbehörden im darauffolgenden Dezember verneinten alle 3 erneut, an irgendwelchen Erschießungen oder Deportationen beteiligt gewesen zu sein. 2 räumten ein, dass sie nach Mijercic geschickt worden seien, dort aber zur Bewachung einer Lederfabrik abgestellt wurden, die für die Wehrmacht produzierte wo sie dem jüdischen Fabrikleiter geholfen haben wollen, seine jüdischen Arbeiter vor den Razzien zu bewahren und aus Dankbarkeit mit Lederstücken beschenkt worden seien. Ein Luxemburger sagte aus: Wir haben nie mit Juden zu tun gehabt. Wir haben auch nie Juden zusammentreiben oder von einem Ort zu einem anderen Ort bringen müssen. Wir sind nur mit unseren Fahrrädern immer in der Feldmark und in den Wäldern unterwegs gewesen, um nach Partisanen zu suchen. Bei unseren Streifenfahrten sind wir niemals auf Juden gestoßen. Die deutschen Ermittler vernahmen erneut 5 deutsche Zeugen aus derselben Einheit wie die Luxemburger. Sie gaben übereinstimmend an, dass die Luxemburger nie von irgendwelchen Maßnahmen ausgenommen worden seien, auch nicht bei antijüdischen Aktionen. Ein Zeuge insbesondere erinnerte sich, dass Keller ihm so aufdringlich zugesetzt habe, dass er sich schließlich weigerte, ihn ins Haus zu lassen. Ein anderer bemerkte, dass ein Offizier der Kompanie die Luxemburger zu seinen speziellen Freunden gezählt habe und dass sie zu ihrer Unterhaltung des Nachts nach Kock zu gehen pflegten, um dort in den Häusern auf Lampen zu schießen, die trotz der angeordneten Verdunklung brannten. Und ein Dritter behauptete, dass auf Befehl von Zugführer Brandt ein Luxemburger eine schwangere Frau erschossen habe, der Mann vorwarf, Juden Zuflucht gewährt zu haben. Wenn 3 Männer, die sich gemeinsam verabreden, ein offensichtlich falsches Zeugnis abzulegen und darauf die schriftlichen Berichte von Vitor und Heinen folgen, in denen überhaupt keine Juden erwähnt werden, kein stillschweigender Konsens zum Schweigen sind, dann hat dieser Begriff keinerlei Bedeutung. Die Luxemburger waren eindeutig als Gruppe in die Aktivitäten des Bataillons eingebunden, darunter in die antijüdischen Aktionen, die einen später einräumte, selbst wenn es keine Beweise für die persönliche Mittäterschaft eines identifizierbaren Individuums gibt. Dosters Untersuchung zum historischen Hintergrund der Einbeziehung der Luxemburger in die deutsche Polizei liefert jedoch Hinweise, dass der Weg, der diese Männer ins Reserve-Polizeibataillon 101 führte, sich so sehr von dem ihrer deutschen Kollegen unterscheidet, dass Vergleiche grundsätzlich problematisch sind. Die freiwillige Kompanie, die aus 455 Mann bestand, war die kleine luxemburgische Streitmacht vor der Eroberung des Landes durch Nazi-Deutschland im Mai 1940. Es bewarben sich viel mehr Männer für die freiwillige Kompanie, als Plätze vorhanden waren, da der 3-jährige Dienst anschließend die Möglichkeit eröffnete, eine Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen. So wurden viele qualifizierte Bewerber auf später vertröstet. Im September 1940 besuchte Heinrich Himmler Luxemburg, inspizierte die freiwillige Kompanie und entschied, dass qualifizierte Kandidaten entweder in die SS oder die deutsche Ordnungspolizei aufgenommen werden sollten. Eine beträchtliche Zahl dieser Luxemburger muss im Überprüfungsprozess, der sowohl ihre Abstammung als auch die politische Zuverlässigkeit durchleuchtete, ausgesiebt worden sein, da viele, die zuvor vertröstet worden waren, nun gefragt wurden, ob sie noch interessiert seien, und die Möglichkeit erhielten, sich der freiwilligen Kompanie anzuschließen. Die Personalakten von 11 der 14 Luxemburger im Reserve-Polizeibataillon 101 haben sich im Staatsarchiv Hamburg erhalten, eine davon allerdings unvollständig. Aus den übrigen 10 ergibt sich, dass 5 schon vor der deutschen Besetzung Mitglieder der freiwilligen Kompanie waren. Die anderen 5 aber zurückgestellte Kandidaten, die im September 1940 das Angebot zum Eintritt erhielten. Kurz, sie wurden nicht automatisch oder gegen ihren Willen in den deutschen Dienst übernommen. Sie entschieden sich dafür, der Hilfspolizei der deutschen Besatzer beizutreten und machten bewusst Gebrauch von einem Arbeitsangebot, das diese Besetzung geschaffen hatte. Die Einstellungen und Reaktionen der Luxemburger waren ohne Frage sehr unterschiedlich. Während einige sich im September 1940 aktiv anschlossen, gab es eine hohe Ausfallrate unter den ehemaligen Mitgliedern der Freiwilligen Kompanie. Der Preis für die Verweigerung des Dienstes war ebenfalls hoch. Von den 455 Mitgliedern endeten nach Dosters Berechnungen 264 in deutschen Gefängnissen oder Konzentrationslagern, 48 starben vor Ende des Krieges. Von Dezember 1940 bis Mai 1941 wurden die Luxemburger, die damals in der Einheit waren, zur Ausbildung und nationalsozialistischen Indoktrination nach Deutschland gebracht. Entgegen Versprechungen, dass sie danach zum Dienst nach Luxemburg zurückkehren würden, wurden nur 55 von ihnen wieder dorthin beordert. Eine Gruppe von 116 Mann, unter ihnen das künftige Kontingent des Reservepolizeibataillon 101, wurde zuerst nach Köln und anschließend zur Partisanenbekämpfung nach Slowenien geschickt. Viele forderten ihre Entlassung aus dem Polizeidienst, was ihnen aber verweigert wurde. Als sich diese große Gruppe Luxemburger als unzuverlässig im Partisanenkrieg erwies, wurden sie aus Slowenien abgezogen und in kleinen Gruppen auf andere deutsche Einheiten verteilt. So landeten schließlich 14 von ihnen im Juni 1942 im Reservepolizeibataillon 101. Doch 44 verweigerten eine Umsetzung oder einen zusätzlichen Eid auf den Führer und kamen in die Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhausen, Neuengamme und Dachau. Von den 14 Luxemburgern, die im Reservepolizeibataillon 101 Dienst taten, wurden 5 in den letzten beiden Kriegsjahren getötet, 3 desertierten 1944, indem sie nicht aus dem Urlaub zurückkehrten oder in Luxemburg in den Untergrund gingen, und einer beendete seinen Dienst im Januar 1945 durch eine selbst zugefügte Verwundung. Wie die Menschen in anderen vom nationalsozialistischen Deutschland besetzten Ländern, trafen verschiedene Luxemburger zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Entscheidungen und zahlten einen unterschiedlichen Preis dafür. Doch im Unterschied zu den deutschen Mannschaften im Reservepolizeibataillon 101 waren die 14 Luxemburger keine beliebigen Wehrpflichtigen mittleren Alters, die mitten in einem Krieg einberufen worden waren, um ihrem Land zu dienen. Die fotografischen Quellen, Erkenntnisse und ihre Grenzen. Als ich Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre an ganz normale Männer schrieb und dafür recherchierte, fragte ich in mehreren Archiven nach relevanten Fotos. Yad Vashem in Jerusalem, Ivo in New York und das Jüdische Historische Institut in Warschau stellten mir alle freundlicherweise eine kleine Anzahl von Fotos, teilweise Duplikate, aus ihren Beständen zur Verfügung. Und diese Fotos wurden, mit meinen knappen Bildunterschriften versehen, aber ohne weitere Kommentare und Analysen, in die erste Ausgabe aufgenommen. Dies lag zum Teil daran, dass die Archive selbst so wenige Informationen zu diesen Fotos liefern konnten. 25 Jahre später hat sich die Lage in dreierlei Hinsicht bedeutend geändert. Fotoarchivare haben ihre Sammlungen mit größerer Sorgfalt durchforstet und einige irrtümliche Bildbeschreibungen korrigiert. Das Fotoarchiv des United States Holocaust Memorial Museum hat eine Sammlung privater Fotoalben erhalten, darunter eines mit Bildern, die ein Mitglied des Reservepolizeibataillon 101 während dessen zweitem Einsatz in Polen 1940 bis 1941 aufgenommen hat, und Fotos, die von Hamburger Ermittlungsbehörden im Fall des Reservepolizeibataillon 101 zusammengestellt wurden, nach juristischen Standards als Beweismittel authentifiziert, sind nun zugänglich geworden. So enthält diese Ausgabe nun mehr Fotos und zusätzliche Kommentare zu einigen der zuvor erschienenen Fotos. Zudem konnte ein größerer Fehler berichtigt werden. Bedauerlicherweise werden gerade sehr bekannte Fotos häufig recht sorglos verwendet. Ein herausragendes Beispiel dafür bietet das Foto, das ich für den Umschlag von Ganz normale Männer aus einer Serie von 3 Fotos ausgewählt habe, die in mehreren Abzügen vorliegen und vage durch den Aufnahmeort Lukow in Polen beschrieben sind. Sie sind in 3 verschiedenen Archiven vorhanden, dem Jüdischen Historischen Institut in Warschau, Yad Vashem in Jerusalem und Ivo in New York. Inzwischen gibt es auch Abzüge im Fotoarchiv des USHMM, das damals noch nicht eröffnet hatte. Die Fotos tragen kein Datum und keiner der Deutschen darauf ist identifiziert. Laut Ivo wurde das erste Foto dieser Reihe dem Institut Ende der 1940er Jahre von einer Person aus der Bronx mit dem Hinweis geschenkt, der Mann mit dem weißen Bart in der Mitte links sei ein Verwandter, Motel Hershberg aus Lukow. Laut Yad Vashem handelt es sich bei dem knienden Juden auf dem dritten Foto um Rabbi Itzek Verobel aus Lukow. Und dieses Foto soll nach dem Krieg in Lukow gefunden und zurückkehrenden Juden gegeben worden sein. Doch das Fotoarchiv von Yad Vashem merkt inzwischen an, dass es eine nicht minder glaubwürdige, dem widersprechende Information gibt, dass diese Fotos aus Tarnow stammen und dass es somit nicht möglich ist, den Aufnahmeort der Fotos mit Sicherheit anzugeben. Im Abbildungsteil von »Ganz gewöhnliche Männer« erhielten zwei Fotos aus dieser Reihe die vorsichtig formulierte Bildunterschrift »Deutsche Ordnungspolizei in Lukow«, wahrscheinlich im Herbst 1942 während der Räumung des Hauptghettos. Doch die drei Aufnahmen umfassende Sequenz wurde nicht weiter analysiert, wie es eigentlich hätte geschehen müssen. Die Fotos wurden nicht als Beweismittel im Hamburger Prozess gegen das Reservepolizeibataillon 101 verwendet. Niemand aus dem Bataillon wurde auf den Fotos identifiziert. Schauen wir uns die Bilder als Folge an. Das erste Foto ist besonders interessant, weil es außer den Männern in Militärmänteln auch zwei Männer in Wehrmachtsuniform zeigt, am rechten Rand und die dritte Person von links. Mehrere der Männer schauen nicht in die Kamera und lächeln auch nicht, und einer der Deutschen scheint mit einer imaginären Waffe auf einen knienden Juden zu zielen, so als wollte er dessen Hinrichtung andeuten. Auf dem zweiten Foto sind die Wehrmachtsangehörigen nicht mehr zu sehen und nur die Männer in den Uniformmänteln verbleiben im Bild. Offensichtlich hat der Fotograf die Männer darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Foto machen will, da alle direkt in die Kamera schauen und einer sogar lächelt. Es war vor allem das obszön breite Grinsen des deutschen Links, das meine Aufmerksamkeit fesselte und mich dazu veranlasste, gerade dieses Bild für den Einband des Buchs auszuwählen. Ob hier jemand aus Schadenfreude lachte, grausames Vergnügen an der Erniedrigung von Juden offenbarte oder einfach nur reflexartig in die Kamera lächelte, weiß ich nicht, obwohl ich damals, als ich das Foto für den Umschlag auswählte, unvorsichtigerweise Ersteres annahm. Das dritte Foto zeigt die Auflösung der gestellten Szene. Die meisten Juden und mehrere der Deutschen wenden sich ab, nur ein Jude im Ornat ist noch kniend zu sehen, und nur ein Deutscher schaut noch in Richtung des Fotografen. Wir wissen nicht, was zwischen dem zweiten und dritten Foto geschah, außer dass der kniende Jude keine Kopfbedeckung mehr trägt, was vermuten lässt, dass ihm Gewalt angetan wurde. Sechs verschiedene Abzüge dieses Fotos wurden Yad Vashem geschenkt und auch Ivo besitzt mehrere Abzüge. Besonders makaber ist, dass es sich bei einem der Exemplare im Besitz von Ivo um eine Postkarte handelt, auf deren Rückseite schon der Platz für die Adresse, die Briefmarke und die Nachricht markiert ist. Offensichtlich hatte das dritte Foto ikonischen Status und zirkulierte offen im Nachkriegspolen. Dass die Fotos, wie von anderer Stelle behauptet, möglicherweise in Tarnow aufgenommen wurden, mag nur ein Grund dafür sein, dass niemand auf diesen Fotos als Mitglied der Ordnungspolizei vom Reserve-Polizeibataillon 101 identifiziert wurde. Die Archivare von Yad Vashem, die die Embleme an den Mützen und Mänteln der Männer, die zuvor für Mitglieder der Ordnungspolizei gehalten wurden, mit neuester Technologie untersuchten, kamen zu dem Schluss, dass es sich um Mitglieder der Wehrmacht gehandelt habe. Kurz gesagt, weder was den Zeitpunkt unbestimmt und den Ort eher Tarnow als Lukow, noch was die involvierte Einheit angeht, Wehrmacht, nicht Ordnungspolizei, haben diese Bilder irgendetwas mit dem Reservepolizeibataillon 101 zu tun. Diese Bilder illustrieren, was wir bereits wissen, nämlich, dass die Deutschen in Polen oft Demütigungsrituale veranstalteten und ihre Taten in gestellten Fototrophäen festhielten. Aber sie sind kein Beleg für die individuelle Beteiligung von Mitgliedern des Reservepolizeibataillon 101, geschweige denn für ihre Weltsicht und ihre antisemitischen Überzeugungen. Sie liefern auch ein anschauliches Beispiel für die Fehler, die sich aus der sorglosen und unbedachten Archivierung und Nutzung von fotografischem Quellenmaterial durch Historiker vor einem Vierteljahrhundert ergaben. Wenden wir uns den drei Fotoalben zu, die das USHMM erworben hat. Sie wurden von der Hamburger Familie von Bernhard Kolberg zusammengestellt, geboren 1900 und Mitglied des Polizeibataillon 101, während seines zweiten Einsatzes in Polen 1940 bis 1941. Die ersten beiden Alben werden von Familienszenen dominiert, aber viele Fotos des dritten Albums wurden von Kolberg während seines Einsatzes in Polen gemacht und lassen vermuten, dass er ein eifriger Hobbyfotograf war. Einige Fotos aus der Zeit vor 1933 zeigen Aufmärsche des Reichsbanners, einer SPD-Gruppierung zur Unterstützung der Weimarer Republik. Mitte der 1930er Jahre ist sein Sohn im Deutschen Jungvolk, einer Untergliederung der Hitlerjugend, für die 10- bis 14-Jährigen. Das lässt vermuten, dass Mitglieder der Familie Kolberg, wie viele andere Deutsche, ursprünglich den Sozialdemokraten nahestanden und sich später dem Nationalsozialismus zuwandten. Kolberg wurde vom 1. Oktober 1940 bis zum 7. April 1941 zum Dienst im Polizeibataillon 101 in Polen beordert. In zahlreichen gestellten Fotografien präsentiert er sich stolz in Uniform. Nur einmal hielt er deutsche Repressalien fest. Auf einem Foto ist eine öffentliche Hinrichtung in Anwesenheit zahlreicher Zuschauer im Gange, auf einem anderen sind erhängte Leichen zu sehen, nachdem alle Zuschauer gegangen sind. Kein ungewohnter Anblick im von Nazis besetzten Europa. Er schien fasziniert von Bildern kriegszerstörter Gebäude, auf denen aus der Ferne gelegentlich auch jüdische Arbeiter bei Aufräumungsarbeiten zu erkennen sind. Die wenigen Nahaufnahmen von Juden porträtieren sie nicht negativ, entsprechend dem Stereotypenbild des Ostjuden, das die Nazi-Propaganda verbreitete. Auf einem sieht man einen starken, gut aussehenden jüdischen Arbeiter, auf einem anderen eine jüdische Familie, die sich am Straßenrand ausruht. Am interessantesten sind vielleicht Kolbergs Fotos aus dem Ghetto von Lodz, wo Mitglieder des Polizeibataillon 101 als Außenwache eingesetzt waren. Sie folgen nicht dem Muster des Ghetto-Tourismus, der die Juden unattraktiv in Elend und Hunger zeigte und damit die Klischees der Nazis bediente. Kolberg fotografierte das Ghetto bewusst ohne Juden. Er interessierte sich dafür, die nächtliche Beleuchtung und die Zäune des Ghettos effektvoll in Szene zu setzen, nicht dafür, das Ghetto-Leben festzuhalten. Auf einem der Bilder sind auch Juden am Ghetto-Zaun zu sehen. Es scheint sich um eines der wenigen gestellten Fotos zu handeln und zeigt uniformierte jüdische Ghetto-Polizisten, die hinter dem Zaun vor Deutschen im Schnee knien. Ironischerweise zeigt das letzte Foto in Kolbergs Album noch einmal ihn selbst in Uniform, nun aber nach dem Krieg als Polizist in der britischen Besatzungszone im Norden Deutschlands. Der Mann, der sich nach 1933 den Nazis anpasste, wiederholte dies nach 1945 bei der alliierten Besatzungsmacht. Wenden wir uns der Fotosammlung der Lichtbildmappe in den Akten des Staatsanwalts aus dem Prozess gegen das Reservepolizeibataillon 101 in Hamburg zu. Einige dieser Fotos stammen vom zum Verhör einbestellten Mitgliedern des Bataillons. Andere stammen aus Fotoarchiven, insbesondere in Polen, und wurden während der Verhöre authentifiziert. Diese Fotos kann man in vier Kategorien einteilen. Erstens offizielle Porträtfotos der Offiziere und Unteroffiziere. Zweitens informelle Kameradenbilder, Gruppenfotos von Männern des Bataillons. Drittens informelle Schnappschüsse, die verschiedene, dem Anschein nach harmlose, normale Aktivitäten des Bataillons zeigen. Und viertens Schnappschüsse, Einzelaufnahmen und Serien, die Aspekte der Teilnahme des Bataillons an der Vernichtung der Juden zeigen. Von den 32 offiziellen Porträtaufnahmen sind die Dreier höherer Offiziere des Bataillons typisch und von besonderer Bedeutung. Major Wilhelm Trapp, Hauptmann Julius Wohlauf und Leutnant Hartwig Gnade. Unter den verschiedenen Gruppenfotos der Kameradenbilder gibt es eine größere Sammlung von 7 Aufnahmen der Gruppe Bekemeyer aus Leutnant Gnades 2. Kompanie, die im August 1942 in Lomasi stationiert war. Von den beiden hier gezeigten ist das zweite ein seltenes Beispiel für Verbrüderung mit der lokalen Bevölkerung. 2 der 4 Männer halten 2 Kinder, im Hintergrund steht ein Paar, vermutlich die Eltern. Eine der Personen wird in einem anderen Bild als die polnische Köchin der Einheit identifiziert. Diese Aufnahmen entstanden an dem Ort, an dem das Bataillon kurze Zeit später oder kurze Zeit davor, am 18. August 1942, eines seiner furchtbarsten Massaker an der jüdischen Bevölkerung verübte. Die Lichtbildmappe nennt den Fotografen der Bekemeyer-Sequenz nicht, wohingegen eine Reihe der Männer auf den Fotos identifiziert sind. Unter den Gruppenfotos befindet sich auch ein formeller arrangiertes Gruppenporträt von Major Trapp und seinem Stab in Razin. Von den Bildern, die normale Aktivitäten des Bataillons zeigen, sticht am meisten eine gesellige Runde der Offiziere unter freiem Himmel heraus, auf dem auch die Frauen von Hauptmann Wohlauf und Leutnant Brandt, Vera und Lucia, zu sehen sind. Im rückwärtigen Gebiet des Bezirks Lublin konnten Offiziersfrauen ihre Ehemänner besuchen. Die Anwesenheit von Vera Wohlauf auf dem Marktplatz während der ersten massiven und blutigen Ghettoräumung von Mijerzec Podlaski, in deren Verlauf fast 1000 Juden auf der Stelle getötet und mehrere 10.000 nach Treblinka verfrachtet wurden, am 25. 26. August 1942 irritierte viele Männer. Und Lucia Brandt machte eine der aufschlussreicheren Zeugenaussagen über die brutale Mentalität, die sich im Bataillon zu der Zeit entwickelt hatte, als sie ihren Mann besuchte. Unter den Fotos, die Alltagsszenen zeigen, gibt es auch eine Sequenz von 4 Bildern, 2 davon sind hier gezeigt, mit Männern, die sich zu einem Freiluftkonzert versammelt haben. Es wird von Musikern in Uniform gegeben, die das Flachdach eines Anbaus als Bühne benutzen. Die etwas beliebig wirkende Zusammenstellung von Instrumenten, 2 Akkordeons, ein Kontrabass, eine Violine und eine Gitarre, lassen vermuten, dass es sich um eine improvisierte Veranstaltung von Mitgliedern des Bataillons handelt und nicht um eine Aufführung einer professionelleren Gruppe zur Truppenunterhaltung. Weder Ort noch Datum der Aufnahme sind vermerkt. Ein anderes Einzelfoto zeigt die Fahrer des Bataillons als Sänger mit ihrem Dirigenten. Historisch betrachtet belegen diese Fotos den Versuch, eine gewisse Normalität für die Männer zu schaffen, von denen wir durch andere Quellen wissen, dass sie an Dingen beteiligt waren, die alles andere als normales Verhalten waren. In Himmlers bizarrem Memorandum vom 12. Dezember 1941 empfahl der Reichsführer SS explizit ruhige Abende mit kulturellen Veranstaltungen als beruhigendes Gegenmittel für den Stress der Massentötungen und als bevorzugte Alternative zu hohem Alkoholkonsum. Es handele sich um die heilige Pflicht der Offiziere, schrieb Himmler, sicherzustellen, dass niemand von denen, die diese schwere Pflicht zu erfüllen haben, jemals verroht oder an Gemüt und Charakter erleidet. Zu diesem Zweck solle nach solch schwierigen Aufgaben an den Abenden für kameradschaftliches Beisammensein gesorgt werden, bei dem kein Alkoholmissbrauch zu dulden sei, sondern die Musik und Darbietungen bieten sollten, die die Männer zurück in die schönen Gebiete deutschen Geistes und Gemütslebens führten. Diese Fotos zeigen an, dass man sich Himmlers Mahnungen zu Herzen nahm und im Reservepolizeibataillon 101 nach ihnen handelte. Das verhinderte natürlich nicht die üblichen Formen lärmender Abendunterhaltung mit starkem Alkoholkonsum, auch wenn sich der Reichsführer das anders wünschte. Ein solcher Abend ist auf dem Foto von Mitgliedern des ersten Zugs der 3. Kompanie in Tschernieniki festgehalten. Von größtem Interesse für Strafverfolger und Historiker sind die Fotos des Bataillons bei der Ausführung seiner tödlichen Aufgabe. Hier sticht vor allem eine Sequenz von 5 Aufnahmen heraus, welche die Aktion Lomasi am 18. Oktober 1942 zeigen, bei der 1700 Juden auf dem Sportplatz der Stadt zusammengetrieben, in den Wald geführt und in einem Massengrab ermordet wurden. Von den 5 Fotos zeigen die beiden ersten Aufnahmen Juden, die auf dem Sportplatz auf dem Boden sitzen, einmal in der totalen, einmal in Nahaufnahme. Das dritte zeigt weitere Juden, die sich auf einem Feld sammeln, das teilweise von Bäumen beschattet wird. Das vierte zeigt 9 kräftige Männer mit nacktem Oberkörper, die eine große rechteckige Grube ausheben. Das fünfte zeigt 17 Frauen, noch bekleidet, die auf den Kameramann zugetrieben werden. Im Hintergrund sieht man einen deutschen Polizisten mit Mütze, der hinter der Gruppe gerade noch sichtbar ist. Bei der vordersten Frau ist deutlich eine Armbinde mit dem Davidstern zu erkennen. Im angespannten Gesichtsausdruck auf den Gesichtern der Frauen drückt sich die große Hast des Zwangsmarsches vom Sportplatz zur Mordgrube aus. Auf all den Fotos liegt der Fokus deutlich auf den Opfern der Aktion. Einzelne Deutsche erscheinen nur zufällig und in der Ferne auf dem ersten, dritten und fünften Foto. Während die Fotos von Lomasi Ereignisse im Vorfeld der Massenerschießung zeigen, bestätigt ein einzelnes Foto aus Mijerzec Podlaski, einem Sammelghetto, das wiederholt geräumt und aufs Neue genutzt wurde, die Beschreibung einer Massenerschießung, die dort am 6. Oktober 1942 stattfand. An diesem Tag wurden tausende Juden nach Treblinka deportiert. Trotz größter Anstrengungen gelang es den Deutschen nicht, alle Opfer in die in zu geringer Zahl bereitgestellten Eisenbahnwaggons zu zwängen, und Leutnant Gnade befahl, die verbliebenen 150 Juden, zumeist Frauen und Kinder, zum nahegelegenen Friedhof zu führen und an der Friedhofsmauer zu erschießen. Dieses Foto, das einzige in der gesamten Sammlung, das ermordete Opfer des Bataillons zeigt, liefert einen grausamen Nachweis einer spontanen Hinrichtung, für die weder zuvor ein Massengrab ausgehoben noch die Kleider der Opfer eingesammelt wurden. Nach den Ghettoräumungen im Norden des Bezirks Lublin im Herbst 1942 beteiligten sich Mitglieder des Reservepolizeibataillon 101 wiederholt an Judenjagden auf der Suche nach entflohenen oder versteckten Juden. Wieder einmal sind es Leutnant Gnade und seine Männer von der 2. Kompanie, von denen 2 Fotos erhalten sind, die sie auf einer Patrouille im Wald und in den Feldern bei Mijerzec zeigen. Nach einer langen Pause während des Winters 1942 bis 1943 wurde im Ghetto von Mijerzec Podlaski am 1. und 26. Mai 1943 die 5. und 6. Aktion durchgeführt. Bei der 6. Aktion wurden mehr als 1000 Juden statt nach Treblinka ins Konzentrationslager von Majdanek in den Außenbezirken von Lublin geschickt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gnade vor der Stadt eine Entkleidungsbaracke errichten lassen, wo man den Deportierten ihre Wertsachen und die meisten ihrer Kleider abnahm, bevor sie in bereitstehende Güterwagen verladen wurden. Zahlreiche Fotos fangen 4 verschiedene Stadien der Deportationsaktion von Mijerzec ein. Sammeln auf dem Stadtplatz, der Marsch aus der Stadt, die Durchsuchung in Gnades Entkleidungsbaracke und die Zugverladung. 2 Sequenzen, ob von einem oder 2 verschiedenen Fotografen aufgenommen ist ungewiss, können der 6. Aktion vom 26. Mai zugeordnet werden. Sie stammen nicht aus dem Privatbesitz von Mitgliedern des Bataillons, sondern wurden der Staatsanwaltschaft vom jüdischen polnischen Institut in Polen zugesandt und im Verlauf nachfolgender Vernehmungen verifiziert. Ein Teil der übrigen Fotos könnte ebenfalls von dieser Aktion stammen, aber manche scheinen zu einer völlig anderen Zeit aufgenommen worden zu sein. Eine Sequenz von 4 Fotos zeigt den großen Platz von Mijerzec, wo die Juden am 26. Mai 1943 gesammelt wurden und aus der Stadt marschieren mussten. Ein weiteres Foto, das, wie der lange Schattenwurf zeigt, offenbar am frühen Morgen aufgenommen wurde, zeigt jüdische Frauen in Winterkleidung auf dem Stadtplatz. Deutsche sind auf diesem Foto nicht zu sehen. Es könnte im Herbst davor aufgenommen worden sein. 4 zusätzliche Fotos dokumentieren den Abmarsch aus der Stadt. Zwei scheinen vom selben Fotografen zu stammen. Ein drittes, auf dem die Deutschen in ähnlicher Weise gekleidet sind, stammt wahrscheinlich vom selben Tag. Auf einem vierten, auf dem einige Juden zu sehen sind, die auf Bauernwagen aus der Stadt gebracht werden, ist die einzige deutsche Wache in schwerer Kleidung zu sehen, was vermuten lässt, dass es eine Deportationsaktion im vorangehenden Herbst zeigt. Eine größere Serie von 6 Fotos hält Szenen an Gnades Entkleidungsbaracke fest. Sie wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit alle 6 vom selben Fotografen an einem einzigen Tag aufgenommen, wahrscheinlich während einer der Aktionen im Mai 1943. 5 dieser Fotos zeigen eine sehr direkte und persönliche Interaktion zwischen deutschen Polizisten und ihren jüdischen Opfern. Der Fotograf konzentrierte sich deutlich auf die jüdischen Frauen, nicht die Männer. Darunter erstens eine vollbekleidete Frau vor 3 Männern vor den Baracken, zweitens 2 von einer Frau, die nur weiße Unterwäsche trägt, die sie an ihrem Körper drückt, während sie direkt mit deutschen Offizieren spricht, identifiziert als Gnade und ein bayerischer Gendarmerieoffizier, und drittens eines von einer einzelnen, kleinen und verwachsen wirkenden jüdischen Frau vor der Baracke, umringt von sie deutlich überragenden deutschen Polizisten. Gnade im Profil, der Bayer schaut in Richtung Kamera. An Fotos von jüdischen Männern schien der Fotograf kein Interesse zu haben. Das Endstadium des Deportationsprozesses war das Beladen der Eisenbahnwaggons. Es sind 3 Fotos erhalten, die nicht zur Sammlung des Staatsanwalts im Hamburger Prozess des Reservepolizeibataillon 101 gehörten, aber von der Hauptkommission zur Strafverfolgung von Verbrechen gegen das polnische Volk später an das USHMM geschickt wurden. Die Bildbeschreibung des Archivs gibt als wahrscheinlich an, dass es sich dabei um Fotos von der 6. Aktion in Mijercic-Podlaski am 26. Mai 1943 handelt. Ich bezweifle diese Datierung. Bei den Juden handelt es sich hauptsächlich um Frauen und einige Kinder, während die anderen Fotos zu diesem späten Datum viele Männer und keine Kinder zeigen. Und die Juden tragen viel wärmere Kleidung, als es für eine Deportation Ende Mai und im Anschluss an eine Leibesvisitation in Gnades Entkleidungsbaracke wahrscheinlich scheint. Zudem wurde keines dieser Fotos als Beweisstück im Hamburger Prozess benutzt, was vermuten lässt, dass niemand von dem deutschen Personal eindeutig als Angehöriger des Reservepolizeibataillon 101 identifiziert wurde. Der wenig gezielt wirkende Ausschnitt der Bilder, die Verwacklung des ersten Fotos und die Tatsache, dass niemand in Richtung des Fotografen schaut, lassen vermuten, dass diese Serie von 3 Fotos höchstwahrscheinlich heimlich aufgenommen wurde, vielleicht von einem polnischen Eisenbahnarbeiter oder einem anderen nicht-deutschen Beobachter. So wie bei den Lukow-Fotos sind bei diesen Bildern Zeit, Ort und Umstände der dargestellten Ereignisse, ganz abgesehen von der Identität des Fotografen, schwierig zu überprüfen. Die letzte große Tötungsaktion, an der sich das Reservepolizeibataillon 101 beteiligte, war das große Erntefestmassaker in den Arbeitslagern von Lublin im November 1943. Das Reservepolizeibataillon 101 nahm an der Liquidation der jüdischen Häftlinge von Majdanek am 3. November und von Poniatowa am 4. November teil. Es gibt eine Sequenz von 10 Fotos aus Poniatowa, die keine Deutschen und keine Tötung zeigt, aber wieder einmal die unheilvollen Vorbereitungsstadien dokumentiert. Sie zeigen nacheinander die Fabrik, in der die Juden arbeiteten, Juden vor hölzernen Baracken, die ihnen als Unterkunft dienten, eine Marschkolonne von Juden mit ihren Bündeln, auf einer beiderseits von hohen Zäunen eingefassten Straße und einem Wachturm im Hintergrund und schließlich Juden, die auf einem offenen Platz sitzen und stehen, der von einem hohen Drahtzaun umgeben und von einem Wachturm überragt wird. Die Sequenz scheint von jemandem aufgenommen worden zu sein, der sich frei bewegen und offen die Menschen fotografieren konnte, die er bewachte. Die Juden tragen Zivilkleidung, nicht Häftlingskleidung, aus Konzentrationslagern, da Poniatowa ein Zwangsarbeitslager und kein offizielles Konzentrationslager war, und nur die letzten 3 Fotos, mit dem Drahtzaun und dem Wachturm lassen erkennen, dass die Fotos innerhalb eines Lagers aufgenommen wurden. Die Sequenz erzählt nur deshalb eine so düstere Geschichte, weil wir den Kontext und das Resultat aus anderen Quellen kennen. Dan Porat meint, dass zum Verständnis eines historischen Ereignisses, das auf einem Foto festgehalten ist, unerlässlich eine Erzählung gehört. Ein sehr positiver Effekt der Fotosammlungen aus Gerichtsverfahren besteht darin, dass sie eine Verbindung zwischen dem fotografischen Bild, dem erzählten historischen Hintergrund und spezifischen, von Zeugen verifizierten Details herstellen. Zu historischen Fotos weisen Judith Levine und Daniel Utzil darauf hin, dass es wünschenswert ist, außer dem Zeitpunkt und dem Ort der Aufnahme auch etwas über die Herkunft der fotografierenden Person, der Menschen auf dem Foto, sowie darüber zu wissen, ob es sich um eine Einzelaufnahme handelt oder das Foto zu einer Sammlung oder einem Album gehört. Wenige Fotos vom Holocaust sind so ausführlich dokumentiert, aber zumindest in dieser Sammlung können einige dieser Fragen für einige Bilder beantwortet werden. Im Gerichtsverfahren sorgt historische Forschung für ein besseres Verständnis der Fotos. Die Fotos wiederum erhellen die Geschichte in reziproker und verstärkender Weise. Historiker arbeiten beinahe immer mit unvollkommenem und problematischem Belegmaterial. Fotografische Belege sind da keine Ausnahme. Levine und Utzil schreiben auch: Wir sollten erwarten, dass ein deutscher Fotograf, der von der Nazi-Ideologie geprägt ist, sich auf anderes konzentriert, als ein gewöhnlicher Deutscher dies tun würde. Doch Levine und Utzil nahmen grundsätzlich an, dass das antisemitische Klima und die Propaganda einen enormen Einfluss auf die gesamte Bevölkerung hatten, auch auf gewöhnliche Deutsche, die Fotos im besetzten Osten machten, und dass daher Menschen den Auslöser betätigten, deren ideologisches Bewusstsein sich in den Fotos ausdrückte, die sie aufnahmen oder sammelten. Zeigen die Fotos des Kolberg-Albums und diese Gerichtssammlung nun insgesamt den Einfluss eines alles durchdringenden antisemitischen Klimas und sogar einen unbewussten, von der Nazi-Ideologie geprägten Blick von Seiten der Täter? Unbestreitbar gibt es zahlreiche Fotos, insbesondere solche wie die inszenierte rituelle Erniedrigung in Lukow oder Tarnow, mit denen wir die Diskussion in diesem Abschnitt begonnen haben, die die antisemitische Einstellung und das Gefühl von Rassenüberlegenheit der Aufgenommenen widerspiegeln. Aber solche inszenierten Fotos, die explizit eine nationalsozialistische Sicht vermitteln, finden sich nicht in der Sammlung der Fotos, die eindeutig dem Reservepolizeibataillon 101 zugeordnet werden können. Es ist durchaus möglich, dass einige dieser Fotos von Polen aufgenommen wurden, um die Verbrechen der Nazis in Polen zu dokumentieren und nicht von Deutschen als Trophäen ihrer Leistungen als Nazis angefertigt wurden. Ich vermute, dass das Foto der toten jüdischen Frauen an der Friedhofsmauer in Mieczyszyn, auf dem keine Deutschen zu sehen sind, aufgenommen wurde, nachdem die deutschen Mörder abgezogen waren. Ich vermute weiterhin, dass die Beladung des Zugs in Mieczyszyn ebenfalls heimlich von einem polnischen Fotografen festgehalten wurde. Und einige der anderen Fotos reflektieren eine anscheinende Normalität militärischen Lebens, das wir nur deshalb als nicht normal erkennen, weil wir über zusätzliche Kenntnisse verfügen, die wir als Betrachter mit einfließen lassen, wenn wir sie anschauen. Aber was ist mit den Fotos von Lomasi und Mieczyszyn? In der bemerkenswerten Sequenz von Lomasi stehen die jüdischen Opfer, nicht die deutschen Mörder im Zentrum. Es handelt sich um Schnappschüsse, nicht um inszenierte Szenen, und eine Bildbeschriftung identifiziert die Abgebildeten sachlich als verurteilte Juden, aber ohne weiteren abwertenden Kommentar. Die Versammlung der Juden auf dem Stadtplatz von Mieczyszyn und der Abmarsch aus der Stadt zeigt viele Deutsche, aber auch dies sind schnelle Schnappschüsse, die die Gesamtszene einfangen. Sie sind weder inszeniert noch mit einer Bildbeschriftung versehen. Sie offenbaren keinen besonderen Triumph, Freude oder etwas Ideologisches in ihrer Darstellung. Die Ungestörtheit, mit der der Fotograf sich bewegen und diese Fotos machen konnte, lässt vermuten, dass es sich um einen Deutschen handelte. Diese Fotos porträtieren keine Männer in zur Schau gestellter Hochstimmung, sie zeigen sie einfach bei der Arbeit. Am meisten verstört die Nüchternheit der Vorbereitungen für die Massenerschießung von Lomasi und die Deportation von Micercic, die der Fotograf aufnahm. Die Sequenz, die bei Gnades Entkleidungsbaracke aufgenommen wurde, verblüfft dadurch, dass auf mehreren jüdische Frauen und Gruppen deutscher Offiziere in ungewöhnlicher Nähe und Interaktion zu sehen sind. Die Fotos halten sicherlich das Machtgefälle zwischen den Deutschen und Juden fest. Sie haben auch eine geschlechtsspezifische Dimension, zeigen sie doch einzelne kleine jüdische Frauen, die mit Gruppen großer, bedrohlicher Männer konfrontiert sind. Diese Fotos verraten viel darüber, wie die Deutschen die jüdischen Frauen von Micercic behandelten. Dass jemand diese Fotos im Rahmen einer vollständigen Dokumentation der Aktivitäten des Bataillons machte, zeugt von starker Abstumpfung. Eine der Kontroversen, die das Reservepolizeibataillon 101 umgeben, ist, ob die willigen, ideologisch motivierten antisemitischen Mörder im Bataillon bloß eine eifrige Minderheit oder die große Mehrheit seiner Mitglieder darstellten. Und Levine und Uzil haben argumentiert, dass selbst die Fotos von normalen Deutschen den alles durchdringenden Antisemitismus und die Propaganda des Regimes wiedergeben würden. Wir wissen natürlich nicht, wie viele der stark belastenden Fotos, die aufgenommen wurden, versteckt gehalten oder zerstört wurden. Aber was sagt diese Sammlung von bewahrten Fotos des Bataillons aus? Die Fotos aus dem Kolberg-Album von 1940 bis 1941 sind bemerkenswert in der Hinsicht, dass sie im Allgemeinen keine nationalsozialistische Sichtweise offenbaren. Die Bilder, die die destruktive Arbeit des Bataillons während seines dritten Einsatzes in Polen zeigen, offenbaren keine explizit ideologische oder propagandistische Sichtweise, wie man sie auf den inszenierten und triumphierenden Wehrmachtsfotos von Lukow sieht. Aber sie bringen eine moralische Stumpfheit zum Ausdruck, eine Routine der Zerstörung als alltäglicher Arbeit, die weniger über die Motivation der Polizisten aussagt, als über den Einfluss ihrer Taten auf sie selbst.